Eine Kunstausstellung mit dem Motiv des Kampfes für den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong wurde am 26. Dezember im Internationalen Kulturhaus Pyongyang eröffnet. Die Kunstschaffenden aus verschiedenen Orten stellten mehr als 70 Kunstwerke, darunter koreanisches Gemälde, Ölgemälde und Stickerei aus. An jenem Tag besichtigten die Funktionäre des Bereiches Kultur und Kunst und die Werktätigen der Stadt Pyongyang die Ausstellung. Die Ausstellung findet bis zum 5. Januar zu C106 2017 statt.